Anlässlich des 90. Gründungstages des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus wurde am 17. Oktober im staatlichen Schauspieltheater in Pyongyang das Drama Blutader aufgeführt. Die leitenden Kader der Partei des Staates und der Armee, wie Kim Jong-nam, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitarbeiter der Partei und Militärorgane des Kabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Angehörigen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Funktionäre und verdienstvollen Personen der Werke und Betriebe in der Stadt Pyongyang wohnten der Aufführung bei. Das Drama zeigt durch die lebendigen künstlerischen Szenen die unwirksame Geisteskraft der Arbeiter des Vereinigten Zementwerkes Sangwon. Sie strengen sich dafür an, getreu dem großen Vorhaben des verehrten Genossen Kim Jong-un, der in Fortsetzung der Idee und Sache der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il einen starken Staat aufbaut, die von der Partei der Arbeit Koreas gestellte Aufgabe für die Zementproduktionssteigerung konsequent durchzusetzen.